London, 9. März 1967, 16.09 Uhr. Hund von Paul McCartney beißt zwei junge Männer im Regent's Park. Beatle flieht, ohne Ankunft des Notarztes abzuwarten. Junge Mädchen verfolgen den Täter und fordern McCartney auf, sich zu stellen. Bei den Opfern des Beatle-Hundes soll es sich um deutsche Studenten handeln. Unsinn, es war ganz anders. London im März 67, das ist richtig. Aber alles andere. Die Minute mit Paul McCartney. Hörspiel von Friedrich Christian Delius. Also, der Reihe nach. Mein Freund Bruno und ich, wir wohnten in der Victoria Road in Kilburn und fuhren zum Regent's Park. Das muss ein Samstag gewesen sein. Meistens haben wir einen Ball mitgenommen, einen Lederball. Wir sind zu den Spielfeldern gelaufen. Da gab es genügend Plätze mit einfachen Torstangen ohne Netze. Da haben wir ein bisschen hin und her geschossen und gekickt. Mal ging der eine ins Tor, mal der andere. Auf einmal kam so ein Hund angesprungen, so ein großes, zotteliges, weißgraues Tier und schnappte nach dem Ball. Schnappt mir den Ball direkt von meinen Füßen weg. Der wollte mitspielen und ich wich zurück. Ich mag diese Viecher nicht. Der Hund blieb am Ball. Da ist ein junger Mann neben uns aufgetaucht. Sein Mantel sah beinahe so zottelig aus wie das Fell seines Hundes. Der hat sich mit einem freundlichen Lächeln entschuldigt und gesagt, »Don't be afraid, she's a coward.« Unsere Sprachkenntnisse waren mittelmäßig. Ich muss zugeben, wir verstanden die Bedeutung von Coward nicht. Dann ist er abgedreht. Und genau in diesem Augenblick habe ich das Gesicht erkannt. Es war Paul McCartney. Auch Bruno hat ihn identifiziert. Aber selbst ihm ist keine spontane Antwort gelungen. Nicht einmal ein Gruß oder ein Good luck, Paul. Der hat es eilig. Und der Hund folgte ihm. Wir hatten nämlich gar nicht gemerkt, wie neben uns, hinter den Rhododendronbüschen oder Haselnussbüschen, ein Schwarm von 8 oder 10 jungen Mädchen aufgetaucht war. Die jagten hinter McCartney und seinem Hund her, die juchzten und kicherten. Paul floh auf den Wegen zwischen Bäumen und Zierbüschen. Wir sahen den Beatle immer schneller werden. Der musste fliehen vor seinen aufdringlichen Verehrerinnen. Die wurden auch immer schneller und kreischten immer lauter, aber sie haben ihn trotzdem nicht erwischt. Es dauerte also ein wenig, bis wir begriffen hatten, das war wirklich Paul McCartney. Dann haben wir noch eine Weile gespielt, ehe wir dann zu Hause ins Lexikon geschaut haben. Coward heißt Feigling. Sie ist ein Feigling, hatte er gesagt. Das war alles, nichts weiter. Aber es war genau in der Zeit, als die Beatles nah am Regent's Park in der Abbey Road die LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band produzierten. Und genau der Tag, als sie mit den Aufnahmen für Getting Better begannen. Also, wir waren meistens 5 oder 6. Nicht 3 oder 4, sondern 2, nicht gerade englische und keineswegs ältliche Männer, fuhren mit einem unscheinbaren Auto zu dem nicht unattraktiven Regent's Park in London, keine 2 Meilen von ihrer Wohnung entfernt. Dort übten sie die auf der britischen Insel nicht unpopuläre Sportart des Fußballs aus. Mitten im Spiel kam ihnen ein durchaus nicht kleiner, nicht ungefährlicher und keinesfalls lahmer Hund in die Quere. Es schien nicht unwahrscheinlich, dass der nach dem Ball auch die Beine der Spieler nicht verschonen würde. Allerdings trat mit nicht unlässigen Schritten der Hundehalter hinzu und sprach nicht ohne Ironie, »Don't be afraid.« Die nicht schlecht verblüfften Fußballer entdeckten in ihm den in der ganzen Welt nicht unbekannten Paul McCartney. Aber Hundehalter und Hund liefen nicht gerade langsam auf dem Parkweg weiter, nicht ungestört von einer nicht kleinen Schar von nicht sehr zurückhaltenden Verehrerinnen. Since you've been mine, getting so much better all the time. Also, wir waren meistens 5 oder 6. Manchmal auch zu 7 oder 8. Jane, Maggie, Liz, Sarah, Janet, Debbie, Kathy und ich. Jane wohnte ja schräg gegenüber von Paul. Sie lag fast jedes Wochenende auf der Lauer. Wenn er dann mit seinem Hund aus der Tür trat, rief sie sofort bei Maggie und bei mir an. Sie ließ es nur 2-mal klingeln, das war das Zeichen. Ich rief dann bei Debbie und Sarah an, 2-mal klingeln, um keine Zeit zu verlieren. Maggie informierte Liz und Kathy und dann rannten wir aus unseren Häusern. Manchmal, besonders an langweiligen Samstagen, trafen Maggie, Liz und ich uns bei Jane und hielten abwechselnd Wache. Dann ging alles natürlich noch schneller. Nein, seine Freundin kam selten mit. Und es waren noch die schönen Zeiten, als ein berühmter Mann ohne Bodyguard auf die Straße und in den Park gehen konnte. Ich glaube, es war Sarah, die irgendwann mal sagte, wir sind Pauls Bodyguards. So nannten wir uns dann. Und wenn wir ihn dann erwischten, sagten wir, we want to be your bodyguards. Naja, wir waren 15, 16. Was hat man da nicht alles für hübsche Fantasien? Nein, in der Woche hatten wir ja Schule. Und die Beatles waren im Studio oder schliefen noch. Da bekamen wir Paul eigentlich nie zu sehen. Umso mehr freuten wir uns auf das Wochenende. Wir waren schnell. Wir trafen fast immer rechtzeitig am Park ein und hatten Paul in Sichtweite vor uns. Aber zu rennen wie in der Sportstunde, das wäre peinlich und irgendwie unsportlich gewesen. Also gewöhnten wir uns einen sehr schnellen Schritt an, machten Abkürzungen über den Rasen, durch die Büsche. Und so gelang es uns meistens, Paul zu erreichen und zu umzingeln. An jenem Samstag im März, ich erinnere mich, war die Gelegenheit besonders günstig, weil Pauls Hund 2 fußballspielenden Jungs den Ball wegnahm und Paul stehen blieb und mit denen redete. Leider nur kurz. Aber immerhin, wir gewannen ein gutes Stück und erreichten ihn früher als gewöhnlich. Was wir von ihm wollten? Na, hören Sie mal. Natürlich. Ich habe alles gesehen. Ja, viele junge Leute kickten da mit dem Ball herum. Aber die 2 sind mir irgendwie aufgefallen. Vielleicht, weil sie nicht Englisch sprachen, als sie an mir vorbeigelaufen sind. Die sprachen irgendeine Sprache des Kontinents, glaube ich. Vielleicht Dänisch oder Schwedisch. Und es sprangen auch immer viele Hunde darum, die bekanntlich auch gern Ball spielen. Na gut, ich ging weiter, hab seit Jahrzehnten so meine bestimmte Route jeden Nachmittag Richtung Kentish Town und hab mich ab und zu umgedreht. Da sehe ich einen ziemlich riesigen Hund mit weißem Fell. Ein Zottelhund, der den beiden Ausländern den Ball wegschnappt. Und da steht auch schon ein anderer junger Mann dabei. Die reden irgendwas, konnte ich natürlich nicht verstehen. Nein. Gebissen hat der Hund nicht. Das hätte ich ja gehört, wenn der aggressiv gebellt hätte oder wenn jemand geschrien hätte. Ich war ja mal bei der Royal Navy. Da lernt man das Beobachten von der Pike auf. Und sehen Sie, dieser Mensch mit dem Hund kam mir irgendwie bekannt vor. Und erst als ich zu Hause war, ist mir das eingefallen. Das war John Lennon. Eindeutig. Ich glaube, ich kann das beweisen. Weil nämlich ein Haufen von kichernden, schwärmerischen Mädchen hinter dem hergerannt ist. Und hinter wem rannten damals die Mädchen schon her, wenn nicht hinter John Lennon? Sogar meine Enkelin. Eigentlich so ein gescheites Kind. Und nichts anderes als John Lennon hatte sie im Kopf. An einem der lausigsten, langweiligsten, märzigsten Londoner Nachmittage, bei grauestem Wolkenbehang, nahmen zwei junge Männer den rundesten und lederigsten Gegenstand, den sie finden konnten, und suchten die freiste, grünste und zum Spielen geeignetste Rasenfläche im Regent's Park. Sie kickten aufs fleißigste und amateurhaft sportlichste herum, bis das weißeste, zotteligste und frechste große Hundetier, das sie je gesehen hatten, ihnen das Sportgerät entriss. Sie wichen aufs Ängstlichste zurück, sahen sich jedoch sogleich von einer der lieblichsten Stimmen beruhigt. Don't be afraid, she's a coward. In dieser Situation der tröstlichste und witzigste aller denkbaren Sätze, der vielleicht längst ins dunkelste Vergessen abgesunken wäre, wenn sein Urheber nicht der romantischste Komponist, genialste Songwriter, göttlichste Sänger und trefflichste Gitarrist der weltweit berühmtesten Band jener wildesten, drogensüchtigsten und sinnesdurstigsten Aufbruchszeit der mittleren 60er Jahre gewesen wäre. Während Hundebesitzer und Hund mit dem allergrößten Eifer das Weite suchten, wurden sie verfolgt von einer Gruppe schönster und schamlosester junger Mädchen, die nichts Wichtigeres im Sinn hatten, als in die allernächste Nähe jener Berühmtheit zu gelangen, zu Paul McCartney. Oh, du samtgrünes Herz von London. Oh, du einladendes Oval. Oh, du herrlicher Regent's Park. Geschmückt mit Stämmen und Zweigen strammer Eichen und Platanen und eleganter Erlen und Pappeln, verziert mit üppigem Buschwerk, das die gefällig gewundenen Parkwege säumt, bepflanzt mit Aberhunderten von Rosenstöcken und der lieblichsten Auswahl aus der reichen britischen Blumenpracht. Am besten nehmen Sie die U-Bahn bis Baker Street, vergessen Madame Tussauds ebenso wie das Sherlock Holmes Museum und wenden sich nordwärts. Dann nach rechts und sind schon in Londons größtem Freizeitrefugium. Einmal im Regent's Park ist jeder Weg zu empfehlen. Sie können zwischen dem Outer Circle und dem schmalen Parksee nach Norden schlendern und dann in östlicher Richtung die Mitte des Parks erreichen. Oder Sie wählen die botanische Route vom Outer Circle zum Inner Circle durch die für ihre Rosen berühmten Queen Mary's Gardens und von dort weiter in die Tiefe des Parks. Sie befinden sich auf Londons größtem Sportplatz, umgeben von Eichen, Erlen, Platanen und Pappeln. Überall Plätze für Cricket, Hockey, Tennis, Rugby, Softball und insgesamt 35 Fußballfelder, 16 für Kinder, 8 in mittlerer und 11 in normaler Größe. Suchen Sie ungefähr zwischen Tea House und der prächtigen Cumberland Terrace von John Nash am Ostrand des Parks und der südlich gelegenen Chester Road das mittlere der mittelgroßen Spielfelder. Genau dort, zwischen den verwitterten Torbalken und der Rhododendron-Hecke am Weg, ist 1967 der historische Satz von Paul McCartney gefallen. Don't be afraid, she is a coward. Oh, du samtgrünes Herz von London. Oh, du einladendes Oval. Oh, du herrlicher Regent's Park, der den natursüchtigen und erschöpften Stadtbewohnern die Lungen weitet und Wohlbefinden schenkt, schon bei den ersten Schritten und sportlichen Auslauf bietet für das schnelle Spiel mit runden Bällen aus Leder, Gummi oder Plastik oder spitzen Rugbybällen auf sorgfältig bereiteten und gepflegten Rasenplätzen. Unter bitologischen Gesichtspunkten erscheint der Vorfall im Regent's Park auf den ersten Blick unergiebig. Paul McCartneys Begegnung mit zwei deutschen Freizeitsportlern am 9. März 1967 sowie die Intervention seines Hundes beim Fußballspiel mit dem anschließenden Kurzdialog Don't be afraid, she is a coward hat, darüber waren sie bis in die 90er Jahre alle Bitologen einig, im Werk der Beatles keine auffälligen Spuren hinterlassen. Inzwischen ist die Forschung jedoch vorangeschritten. Es sind insbesondere bei den musikologischen, semantischen und visuellen Aspekten der LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ganz neue Fragestellungen entwickelt worden. Warum das Hundebellen am Ende von Good Morning, Good Morning? Hat McCartney diesen Mixvorschlag kurz nach jener Begegnung im Regent's Park mit ins Studio gebracht und in A Day in the Life, dem berühmten Gemeinschaftswerk von Paul und John, das unstreitig im Januar 1967 begonnen wurde, ist die Zeile »The English Army had just won the war« nicht doch erst nach dem 9. März vollendet worden? Weil die beiden harmlosen, ängstlichen jungen Deutschen McCartney daran erinnerten, dass die Sieger seit 1945 eben doch die Engländer gewesen sind? Und warum begannen die Aufnahmen für Pauls Liebeslied »Getting Better« ausgerechnet an jenem 9. März? Gewaltige Forschungslücken, hochrelevante Fragen, die der genaueren Untersuchung harren. O du sandgrünes Herz von London, o du einladendes Oval, o du herrliche Regent's Park, in dem sich Mensch und Hund spielend näher kommen und alte wie junge Menschen unterschiedliche Kulturen mit und ohne Ball begegnen und ungezwungen zu intensiven Gesprächen zusammenfinden, die der Toleranz und der Völkerverständigung und damit dem Frieden dienen und überdies bleibende Erlebnisse stiften. Unter dem klassisch schönen Londoner Grauhimmel fuhren zwei anglophile, in der britischen und amerikanischen Zone aufgewachsene Nachkriegsdeutsche und Liebhaber des Linksverkehrs von der Victoria Road in Kilburn zum Regent's Park. Das Irish Stew, das sie zum Supper verzehrt hatten, gedachten sie bei leichter sportlicher Betätigung zu verdauen. Sie entschieden sich für das auf der Insel erfundene Spiel des Balltrittens. Und wo ließe sich dieser Sport besser ausüben als auf perfektem britischen Rasen in einem typisch englischen Park mit Dutzenden von Spielplätzen? Auch für Abwechslung war gesorgt, als ein stattlicher altenglischer Hütehund von der edelsten Rasse der Bobtails hinzusprang und sich am geselligen Spiel beteiligte. Und wo ein Hund oder eine Hündin ist, sind Herr oder Herrin nicht fern. Hier gesellte sich ein junger Hundehalter zu dem sportlichen Club und würzte das Gespräch mit genialem Understatement. Don't be afraid, she's a coward. Obwohl der junge Mann es versäumte, sich mit gebührender Höflichkeit vorzustellen, wurde er sogleich als Paul McCartney erkannt, der umschwärmteste Musiker Britanniens. Ehe die Konversation fortgeführt werden konnte, musste er jedoch auf Distanz gehen zu einer aufgeregten Schar Londoner Schulmädchen ohne Uniform und auf einem der Parkwege davoneilen. Nachdem die beiden Fußballer noch eine Weile ihrem Sportsgeist freien Lauf gelassen hatten, fuhren sie nach Kilburn zurück zum 5 o'clock Tea mit Shortbread. Vorher jedoch schauten sie ins Wörterbuch und lernten eine neue Vokabel. Coward. Feigling. Feigling? Das muss man sich gefallen lassen als Dame, als Rassehündin vom besten Stamm der Bobtails. Und das von einem Arbeiterkind aus Liverpool, das mit ein bisschen Singerei und Gitarrenspiel mein Futter verdient. Von einem jungen Mann, der von spät nachmittags bis tief in die Nacht mit seinen Freunden Musik macht und nichts anderes im Kopf hat und nur einmal am Tag mit mir durch den Park rennt und mich ansonsten seiner Freundin als Teppichvorleger überlässt. Da folgt man einmal seinem Urinstinkt, rennt einmal hinter einem Ball her, bellt vor Freude und verschreckt zwei Hunde ängstliche Leute, die verdächtig nach Ausländern riechen und wird als Feigling beschimpft. Vor diesen fremden Menschen, vom eigenen Herrn, als wohlerzogene Dame, als Rassehündin vom besten Stamm der alten englischen Hütehunde. Was hat mein Herr für ein Glück, dass ich ein besonders verträgliches, anhängliches, gut gelauntes und edles Wesen habe und also nicht besonders und eigentlich überhaupt nicht nachtragend bin. Als Ball bin ich ja nun neutral. Es ist mir egal, wer mich tritt. Klar, ein bisschen langweilig ist es schon, wenn nur zwei Leute dich mit ihren Turnschuhen traktieren, statt 22 mit ordentlichen Fußballschuhen. Keine tollen Ballkünstler, aber man muss zufrieden sein, wenn man einmal in der Woche über den Rasen rollen und fliegen darf. Dann ein Hund, der einen mit der Schnauze herumschiebt und ins Leder zwickt. Was soll's? Ich nehme das als feuchte Abwechslung. Aber am schönsten ist es, ein paar Sekunden ruhig auf dem Rasen zu liegen. Auf kurz geschorenem englischem Rasen. Und dann läuft einer los und tritt dich, dass es dir in allen Sehnen und Fäden kracht. Und dein ganzes Gehäuse flattert und du fliegst. Du fliegst weit und hoch, bis du fällst und von neuem in eine Flugbahn gebracht wirst. Oder einfach ausrollst. Wir spielten da immer in dieser Ecke des Parks mindestens zweimal in der Woche Fußball. Wir waren immer so 12 bis 20 Mann aus der Nachbarschaft. Ja, der Paul McCartney kam mit seinem Hund des Öfteren hier vorbei. Daran hatten wir uns gewöhnt. Wir ließen den Hund ein bisschen mitspielen. Der Beatle freute sich. Am meisten aber schien er sich zu freuen, dass wir ihn nicht erkannten, wie er meinte. Wir haben natürlich nur so getan, als hätten wir ihn nicht erkannt. Er verkleidete sich ja immer so ein bisschen. Manchmal mit Sonnenbrille, manchmal mit Perücke. Natürlich respektierten wir das und quatschten ihn nicht dumm an. Trotzdem wurde der arme Kerl von einer Gruppe verzückter, kreischender Mädchen verfolgt. An dem Nachmittag? Ja, da habe ich gesehen. Ich stand ja am Tor. Da kann man schon mal zur Seite gucken, wie der Hund bei zwei Fußballern dazwischen ging, die etwas abseits auf einem der mittelgroßen Felder herumkickten. Der Hund war das ja gewohnt von uns. Ja, nur zwei Mann und ein Ball, das ist schon absurd. Naja, vielleicht hatte sich der Hund gerade darum mehr Chancen ausgerechnet. Wer weiß, diese Viecher sind ja nicht dumm. Und Paul, ich erkannte ihn ja auf 300 Yards Entfernung schon wegen des Hundes, stand entspannt daneben. Nein, da ist mit Sicherheit nicht gebissen worden. Da rauschten immer nur bald diese jungen Schnepfen heran und Paul musste fliehen. Wie immer. Das ist eigentlich alles. Was soll's? Nicht der Rede wert. Herr postpubertärer plattdeutscher Provinzler plante das Papierstudium zu postponieren und sich im Park mit einer popligen Pille aus Pferdeleder zu produzieren. So passten, pumpten, prellten und punkteten sie, putzmunter Profis parodierend, mit dem gepolsterten Puck auf dem perfekten Pflanzrasen. Als plötzlich ein pelziges, puschliges, prächtiges Pfotentier als Parasit partizipierte, packte eine Panik die Pseudosportler. Prompt protestierten sie, doch erst als ein parteiischer Pfiff in die Partie peitschte, ließ die Petze die Pfoten vom Punchingball. Nun platzte der prominenteste Prinz des Pop, Paul persönlich, der gerade die Sergeant Pepper-Platte promovierte, auf den Parcours, prüfte das Problem und plauderte etwas in poetischer Pose. Da verpisste sich das Puscheltier wie ein Pitcher und Paul pendelte wie eine Primadonna auf seine Piste zurück, wo pubertierende Puppen und sich prostituierende Pilgerinnen der Paul-Fanclub von Primrose Hill auf prominenten Pirsch lagen und ihn aufs peinlichste Priesen provozierten und plagten. London, 9. März 1967, 16:09 Uhr. Hund von Paul McCartney beißt zwei junge Männer im Regent's Park. Beetle flieht, ohne Ankunft des Notarztes abzuwarten. Junge Mädchen verfolgen den Täter und fordern McCartney auf, sich zu stellen. Bei den Opfern des Beetle-Hundes soll es sich um deutsche Studenten handeln. Warum haben Sie sich am 9. März nachmittags im Regent's Park aufgehalten? Um dort Fußball zu spielen. Warum gerade dort? Es ist ein schöner Park und es gibt dort viele Spielfelder. Schöne Parks mit Fußballfeldern gibt's viel in London. Warum sind Sie extra von Ihrem Wohnsitz in Kilburn bis zum Regent's Park gefahren? Wie gesagt, um dort Fußball zu spielen. Sie hätten doch auch im Queen's Park spielen können, zum Beispiel. Wir wollten lieber in den Regent's Park. Wir? Sie waren also nicht allein? Selbstverständlich nicht. Allein kann man schlecht Fußball spielen. Mein Freund Bruno war dabei. Zu zweit Fußball spielen, das ist aber auch ein bisschen albern, oder? Warum? Wir sind Ausländer. So viele Leute kennen wir nicht. Uns reicht es, ein bisschen hin und her zu schießen, ein bisschen Bewegung. Wir haben nichts gegen Ausländer, nicht mal was gegen Deutsche. Aber wir haben was gegen hin und her schießen, wenn anständige britische Bürger belästigt werden. Wir haben niemanden belästigt. Sie behaupten, Sie hätten nur Fußball gespielt im Regent's Park? Nichts anderes. Und gelaufen sind wir zu den Spielfeldern. Das ist alles? Ja, das ist alles. Waren Sie nicht auch im Regent's Park, um einer bestimmten Person nachzustellen? Keinesfalls. Völlig absurd. Das Absurd ist, bestimme ich. Sie hatten dort also keine besonderen Begegnungen? Nein. Ach so, doch, da kam so ein Hund und... Aha, also doch. Was war mit dem Hund? Der wollte mitspielen. Wie Hunde das so machen. Und wie haben Sie reagiert? Etwas ängstlich. Es war ja ein großes Tier. Strafrechtlich ist der fragliche Vorgang nicht relevant. Begründung. Erstens. Da von einem widerrechtlichen Eindringen der beiden jungen Männer in den zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmten Raum, Regent's Park, nicht die Rede sein kann, kommt § 123 StGB Hausfriedensbruch nicht zur Anwendung. Zweitens. Das Fußballspiel ist kein Glücksspiel im Sinne des § 284 StGB. Drittens. Zwar hat die Hündin mit dem Ball eine fremde, bewegliche Sache in der Absicht weggenommen, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, also gegen § 242 StGB Diebstahl verstoßen. Die Schuldunfähigkeit des Tieres begründet jedoch keine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe für ihren Halter. Und wie hat der Hundehalter reagiert? Das war Paul McCartney. Sie kennen den Herrn also. Das macht Sie noch mehr verdächtig. Wieso das denn? Ich frage. Also, Namen interessieren uns nicht. Ich will die Fakten wissen. Beantworten Sie meine Frage. Wie hat der Hundehalter reagiert? Er hat kurz gepfiffen und kam dann auf uns zu. Wütend? Eher freundlich. Er sagte, don't be afraid, she's a coward. Und Sie haben ihn dann trotzdem belästigt und geärgert? Ich? Überhaupt nicht. Wieso das denn? Sie und Ihr Freund. Auch mein Freund nicht. Sie wollen behaupten, Sie hätten ihn nicht umringt und am Mantel gefasst? Im Gegenteil. Wir begriffen erst langsam, dass er es war. Da war er schon etliche Yards entfernt und wir in Ehrfurcht erstarrt, wir schauten ihm nach. Sie wollen behaupten, Sie hätten ihn nicht in die Zange genommen, um von ihm Autogramme und Küsse zu erpressen? Haben wir nicht. Das waren wir nicht. Wir küssen keine Männer. Das waren die Mädchen. Ein Haufen junger Mädchen, 6 oder 7. Die pirschten sich an McCartney heran. Das müssen die gewesen sein. Die Mädchen behaupten, dass sie es waren. Hier liegt eine Strafanzeige gegen unbekannt vor. Es ist immer dasselbe, diese jungen Leute heutzutage. Keiner will es gewesen sein. Keiner steht mehr zu seiner Tat. Jeder schiebt die Schuld auf die anderen. Wie sollen wir da die Wahrheit ermitteln? 10. Ob das möglicherweise sexuelle Verhältnis von Stars und Prominenten einerseits, mit ihren Fans oder sogenannten Groupies andererseits, unter den Paragraphen 174 StGB sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen fällt, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt, sodass einstweilen von der Unschuldsvermutung auszugehen ist. Zusammenfassung: Strafrechtlich ist der fragliche Vorgang nicht relevant. O du samtgrünes Herz von London! O du einladendes Oval, o du herrliche Regent's Park! Geschmückt mit Stämmen und Zweigen strammer Eichen und Platanen und eleganter Erlen und Pappeln verziert mit üppigem Buschwerk, das die gefällig gewundenen Parkwege säumt, bepflanzt mit Aberhunderten von Rosenstöcken und der lieblichsten Auswahl aus der reichen britischen Blumenpracht. O du samtgrünes Herz von London, o du einladendes Oval, o du herrliche Regent's Park, in den sich Mensch und Hund spielend näher kommen und alte wie junge Menschen unterschiedliche Kulturen mit und ohne Ball begegnen und ungezwungen zu intensiven Gesprächen zusammenfinden, die der Toleranz und der Völkerverständigung und damit dem Frieden dienen und überdies bleibende Erlebnisse stiften. Es war einmal ein Sänger und Dichter, der hatte die schönste Stimme der Welt und lebte einst in der großen Stadt London. Sein Name war Orpheus, und immer wenn er zu singen anhob, wurden sogar die bösesten Menschen friedlich und die wildesten Tiere zahm. Und wenn er dann noch mit seinen drei besten Freunden sang und spielte, stellte jeder, der sie hörte, seine Tätigkeit ein und lieh ihnen das Ohr. So unterbrachen der Koch in der Küche, der Schuhmacher in der Werkstatt, der Gelehrte in der Bücherstube und die Königin im Thronsaal ihre Arbeit, wenn sie nur Orpheus und seine Freunde zu hören bekamen. Die nannten sich Käfer, weil sie jedwede Kreatur bis hin zu den Kriechtieren mit ihren Stimmen beglücken wollten. Orpheus ging deshalb besonders gern in Wald und Feld hinaus oder in die Parks von London, die mit Tausenden von Pflanzen und Hunderten von Tieren gesegnet waren. Dabei nahm er am liebsten seinen gutmütigen Hütehund mit. Eines Tages nun, als er so vor sich hin summte und dichtete und alle Kreatur in ihrer Geschäftigkeit innehielt oder sich ihm gar zu Füßen warf, um seinem Summen zu lauschen, traf er auf zwei rohe Gesellen, die mitten in der herrlichen Natur mit den Füßen auf ein Stück Leder traten und es grob durch die Luft schleuderten, dabei die Beine verdrehten und ihre Körper auf die wunderlichste Art bewegten. Und dabei scherten sie sich nicht im geringsten um den berühmten Sänger. Ei, dachte Orpheus, ihr Kerle seid wohl ohne Ohren auf diese schöne Welt gekommen. Da schickte er seinen Hütehund zu ihnen, um sie das Hören zu lehren. Der Hund nahm ihnen das Leder fort, sodass die beiden rohen Gesellen ihr wildes Treiben beenden mussten. Nun trat Orpheus selbst auf sie zu und sang: Fürchtet euch nicht! Schon diese wenigen Silben genügten, um die beiden Gesellen zu verzaubern. Es war ihnen so seltsam zumute, als würden ihnen die Ohren neu aus dem Kopfe wachsen. Sie vergaßen das Leder und all ihr ungebührliches Benehmen, lasen den Lippen des Sängers noch weitere Töne ab und bestaunten seine himmlische Erscheinung. Obwohl Orpheus sich bald wieder zum Gehen wandte und auf gewundenen Wegen mit seinem treuen Hütehund enteilte, sind die beiden Gesellen seitdem bei ihrem Lob des Sängers nicht müde und nicht geizig geworden und bewahren bis auf den heutigen Tag seine unvergesslichen Töne in ihren Herzen und haben nie mehr so grob wie einst auf wehrloses Leder getreten. Orpheus aber erinnerte sich des Abends an die beiden Gesellen und sang für sie mit seinen Freunden ein neues Lied, Getting Better. Auf gut Deutsch, es wird besser, es wird immer besser. Und wenn er nicht gestorben ist, oder selbst wenn er gestorben ist, singt man dieses Lied noch heute. Since you've been mine, getting so much better all the time. It's getting better all the time. Scheißen tun sie alle und immer da, wo du gerade lang gehst. Bellen tun sie alle, gerade dann, wenn du ein bisschen Ruhe haben willst. Stinken tun sie alle, wenn du ihnen näher kommst. Sie pinkeln die Bäume tot. Angeschrien mit Kommandostimmen, angetrieben werden müssen sie alle oder wollen sie alle. Beißen tun sie nicht alle, aber es gibt viel zu viele, die beißen. Und immer mehr, die kaum noch Beißhemmungen haben. Und wenn du einmal kräftig gebissen worden bist, als Kind zum Beispiel, von einem Schäferhund ins Bein und heute noch die Wunde vorzeigen kannst, dann reicht das für Jahrzehnte. Sie beleidigen in einem Fort den menschlichen Geruchssinn, den Gehörsinn, den Tastsinn, den Schmerzsinn. Und das, was sie dem Gesichtssinn zuweilen als muntere Abwechslung bieten, kann das alles nicht aufwiegen. Und bei diesen täglich wiederholten Erfahrungen und so vielen Beleidigungen deiner Sinne sollst du kein Hundehasser sein oder keine solide Hundephobie pflegen oder nicht zurückschrecken, wenn so ein riesiges, zottliges Vieh angefegt kommt auf einem Bolzplatz in London, wo du mit einem Freund Fußball spielst und auf dich zuspringt und dir den Ball wegschnappt. Heutzutage gilt Hundephobie als Makel und soll geheilt werden. Traumatische Erfahrungen sind unfein, weg damit. Verhaltenstherapeuten für Kanophobie bieten sich an jeder Straßenecke an. Du sollst zum Patienten werden, weil du die kognitive Verknüpfung außen wahrgenommener Hunde mit inneren Fantasien von katastrophaler Gefahr und Angst im eigenen Körper aufbrechen sollst, ohne in Flucht und Vermeidung auszuweichen. Angst kontrollieren lernen. Schön und gut. Aber warum gibt es nirgendwo Verhaltenstherapie für Hundeliebe? Und stell dir vor, du wärst damals nach 20 Therapiestunden als geheilt entlassen. Vom Hunde Saulus zum Hunde Paulus geworden, ein Hundefan oder Bobtail-Liebhaber. Und hättest, als das schöne Tier auf dich zusprang, gleich seinen Wünschen entsprochen und dich anspringen und anbellen lassen, mit ihm Ballaballa gespielt und ihm das Fell gekrault, ihn an den Zähnen gepackt, auf die Schnauze geküsst, mit und ohne Ball umarmt und so fort. Ja, dann hätte Paul McCartney am Wegrand ein bisschen zugeschaut und bald gepfiffen und wäre samt Hund weitergezogen, fliehend vor den kreischenden Mädchen. Und ihr hättet ihn nicht mal erkannt. Und er wäre nie auf euch zugekommen und hätte nie seinen klassischen Satz gesagt, "Don't be afraid, she's a coward." Was wäre dann aus der LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band geworden? Und du wüsstest vielleicht bis heute nichts mit dem Wort Coward anzufangen. Und niemand würde heute an jene Minute mit Paul McCartney denken. Eine Sensation aus der aktuellen Beatles-Forschung gibt der Verband Deutscher Optimisten e.V. VDO bekannt. Zwei junge deutsche Optimisten lieferten Paul McCartney wichtige Anstöße für die internationale Optimistenhymne Getting Better. Wie die Beatles-Forscherin Professor Rita Fröber von der Universität Bamberg nachgewiesen hat, ist es nur 2 oder 3 Stunden vor dem Beginn der Aufnahmen von Getting Better am 9. März 1967 zu einer spontanen Begegnung der drei jungen Männer im Regent's Park in London gekommen. Die beiden deutschen Studenten und der Beatle spielten unweit der Studios in der Abbey Road zusammen Fußball und balgten mit Pauls Hund. Sie führten ein kurzes, aber fruchtbares Gespräch über ihre Lehrer und die pessimistische Unart von Männern, in kritischen Situationen den Kopf in den Sand zu stecken. McCartney eilte beschwingt davon, um diese Stichworte und die gelöste Stimmung in Wort und Ton festzuhalten. Auch wenn die Melodik von Getting Better bereits skizziert war, der spezielle optimistische Sound und die Heiterkeit des Textes müssen eindeutig ein Ergebnis jenes unbeschwerten Nachmittages gewesen sein, wie Professor Rita Fröber in der neuesten Ausgabe von Beatlemania belegt hat. Dank der Anstöße der beiden Deutschen konnte Getting Better aus dem Sgt. Pepper's Album zuerst zum typischen Lied der Aufbruchstimmung vor 1968 und dann im Laufe der Jahre zur internationalen Hymne der Optimisten werden, wie der VDO mitteilt. Wie viele Millimeter hoch stand der Rasen am fraglichen Ort? Wann war er zuletzt gemäht worden? Welche Temperaturen wurden an jenem 9. März 1967 um 4 Uhr nachmittags im nördlichen Citybereich von London gemessen? Wie war die allgemeine Wetterlage über Südengland? Wie viel Atü hatte der Lederball? Waren die beiden fußballspielenden jungen Männer in jenem Monat sexuell unbefriedigt oder nicht? Welche Freundinnen gingen mit ihnen ins Bett oder wenigstens in die Pubs oder Coffeeshops? Wie war es um deren Temperament, Größe, Alter, Nationalität, Haarfarbe, Humor oder Sportsinn bestellt? Wie alt war die Hündin? Wann war sie zuletzt gebadet und getrimmt worden? Wie viele Stunden Auslauf hatte sie pro Woche? Hatte Paul McCartney am Tag und in der Nacht zuvor eine kreative oder eher unergiebige Arbeitsphase im Studio gehabt? Wann war er aufgestanden? Wann und was hat er gefrühstückt? Was hat er vor dem Spaziergang im Regent's Park gelesen, gehört, getan? Hat er den Guardian, die Times, den Daily Mirror oder den Evening Standard oder alle vier gelesen bzw. durchgeblättert? Welche Strümpfe oder Strumpfhosen bevorzugten die jungen Mädchen? Hatten sie alle einen Autogrammblock dabei? Schminkten sie sich, bevor sie zu ihrem Jagdausflug starteten? Eilten sie untergehakt hinter ihrem Opfer her? In einer oder in zwei Reihen? Ach, sag mal, ich habe ewig nicht gehört. Ja, ich bin den beiden Deutschen nachgelaufen, das stimmt. Ich wusste ja ungefähr, wo die spielen wollten. Bruno hat mir das erzählt und ich wollte einfach sehen, wie Bruno so ist als Spieler, wie er sich bewegt beim Sport und so. Ich habe mich hinter Bäumen und Büschen versteckt oder so halb versteckt. Ich wollte ja sehen und nicht gesehen werden. Ja, ich muss zugeben, ich war in Bruno verliebt, aber Bruno wollte mich nicht jeden Tag sehen. Sehr verliebt, wenn ich ehrlich sein darf. Also, ich hatte ja nichts weiter vor und habe gedacht, geh mal in den Regent's Park und guck mal, du wirst die schon finden. Und natürlich findet man sich, wenn man sich finden will. Und dann sah ich die beiden tatsächlich. Bruno war vielleicht nicht sehr schnell, aber wie er so ausholte mit den Beinen, dieser natürliche Körperschwung, den er hat, also das hat mir am meisten gefallen. Und wie er lachte, das gefiel mir sowieso immer. Und dann ist plötzlich neben mir ziemlich nah der Beatle gelaufen. Ja, der Paul, mit einem großen Hund. Ja, Paul McCartney. Und der hat sich erschreckt, weil ich ja so halb versteckt, halb vor ihm in den Büschen lauerte. Der dachte wohl, ich wollte ihm was antun. Dabei hatte ich es doch auf Bruno abgesehen. Nur Blicke für Bruno hatte ich. Ich sagte sorry und er schaute ein bisschen verdutzt und hilflos nach seinem Hund. Der spielte aber schon mit dem Ball von den beiden und ging dahin, wo die spielten. Vielleicht war er froh, dass er mich los war. Die redeten irgendwas, standen einen Moment so rum und Paul lief dann weiter mit dem Hund. Und hinter ihm her rannten plötzlich ganz viele Mädchen. Und ich dachte nur, schließ dich ihnen an. Vielleicht kriegst du dann auch ein Autogramm. Das kannst du dann Bruno schenken zur Erinnerung an diesen Nachmittag und an mich. Ich rannte also mit den anderen an Bruno vorbei und der hat mich nicht mal erkannt, nicht mal gesehen, weil der nur dem Paul hinterher starrte. Also erstmal war ich irgendwie beleidigt, aber dann dachte ich, der kann ja wirklich nicht wissen, dass ich ganz in seiner Nähe bin und den beigen Mantel anhabe. Doch der Gedanke mit dem Geschenk war zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wir kamen zwar dicht an Paul ran, aber er gab keine Autogramme. Und dann bin ich doch nach Hause und habe Bruno lieber nichts gesagt. Es gefiel ihm natürlich, dass ich verliebt in ihn war, aber ich glaube, er wollte nicht, dass ich so völlig verrückt nach ihm war, wie ich war. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht verraten. Keinem seiner Organe lässt sich der Mensch so hereinlegen wie von seinem Gehirn. Gut möglich, dass die beiden Studenten vor Jahrzehnten einmal durch einen Londoner Park gegangen sind. Vielleicht den Belsize Park. Ein vergessener Tennisball im Gras könnte sie zu ein paar Würfen und Schüssen eingeladen haben. Und dabei hätten sie aus Versehen eine lahme Katze getroffen, die dann laut aufjaulte. Vielleicht sind sie von einer alten Frau verfolgt worden, die sie anschrie, "Piss off, you cowards!" Gut möglich, dass diese Frau Ähnlichkeiten mit Anna Freud hatte. Das könnten die schlichten Tatsachen gewesen sein. Mit jedem Befragen, Erzählen oder Memorieren einer solchen Episode wird das Erinnerte umgeformt abgespeichert. So wird allmählich aus dem Belsize-Park der Regents-Park, aus dem Tennisball der Fußball, aus der Katze der Hund und so weiter. Präfrontaler Kortex und Hippocampus arbeiten gern an der Vergrößerung oder Verschönerung, Idealisierung des Erlebten. Je mehr Emotionen im Spiel sind, Anna Freud, desto mehr Veränderungen werden eingebaut. Die Gedächtnisforschung beweist, gelesene oder im Film gesehene Details, Träume und Fantasien können nahtlos in das wirklich Erlebte integriert werden. Und das Gemeine oder Schöne daran ist, dass sie uns auch dann lebendig vor Augen stehen, wie selbst erlebt. Mit festen synaptischen Verbindungen im Mandelkern, Emotionen und im primären visuellen Kortex verankert. Nichts kann so falsch sein wie die Erinnerung. London, 9. März 1967, 16.09 Uhr. Hund von Paul McCartney beißt zwei junge Männer im Regent's Park. Beatle flieht, ohne Ankunft des Notarztes abzuwarten. Junge Mädchen verfolgen den Täter und fordern McCartney auf, sich zu stellen. Bei den Opfern des Beatle-Hundes soll es sich um deutsche Studenten handeln. Ein verdächtig langweiliger Samstagnachmittag in London. Durch den Regent's Park unweit der Baker Street und des Sherlock Holmes Museums laufen zwei deutsche Top-Agenten, als Freizeitsportler verkleidet, einen Fußball kickend. Sie treffen, wie zufällig, erst auf den Hund von Paul McCartney, dann auf diesen selbst. Die drei tauschen verschlüsselte Parolen aus, observiert von einer als Beatle-Fans getarnten Gruppe weiblicher Detektive. Kurz darauf bricht der Prager Frühling los und die Aufstände der Studenten in den USA, in Frankreich, Italien und sogar in Deutschland. Die Welt brennt und im Regent's Park blüht der Rhododendron. Der Sergeant Pepper Code, ein Thriller ohne Leiche. Der Sergeant Pepper Code, ein Abgrund des Verrats und der Verschwörungen. Der Sergeant Pepper Code, eine Schlüsselszene des 20. Jahrhunderts. Spannung bis zum Anschlag. Wer knackt den Sergeant Pepper Code? Am folgenden Morgen erwachte Bruno spät. Zuletzt hatte er geträumt, in einer langen Schlange vor einem Lebensmittelladen in der Kilburn High Road zu stehen und starken Hunger zu spüren. Der Wecker, der abgestellt war, zeigte 10:45. Er stand auf, warf den Morgenmantel über, ging eine Treppe hoch ins Bad und duschte. Als er seine Beine abtrocknete, musste er wieder an Lindas Eifersucht denken. Er prüfte sein Gesicht in dem kleinen, fleckigen Spiegel über dem Waschbecken. Alles in Ordnung. Er hatte keine Lust mehr auf solche Szenen wie gestern Abend, besonders dann, wenn es keine Gründe dafür gab, oder? Gab es Gründe? Überlegte er, als er das Teewasser aufsetzte, den Schinken in die Pfanne legte und drei Eier aufschlug. Jane war wirklich kein Grund. Er nahm sich vor, nicht weiter darüber nachzudenken, frühstückte in aller Ruhe und las den Guardian. Es wurde Mittag. Der Himmel war bedeckt und grau meliert. Bruno öffnete das Fenster. Ein angenehm lauer Wind wehte ihn an. Jeder Atemzug in dieser Luft ist mehr wert als jede Eifersuchtsdebatte, dachte er, und wollte schon Linda anrufen, aber nein. Sie hatte den Streit angefangen, sie sollte anrufen. Er 22 zu arbeiten. Linda? Rief nicht an. Nach 2 Stunden hielt Bruno es nicht mehr aus. Es zog ihn in die frische Luft, in die Parks, laufen, Fußball spielen. Er ging zu Freds Tür nebenan und klopfte. Gegendarstellung. Die Darstellung meines Spaziergangs im Regent's Park am 9.3.1967, im Daily Mirror vom 11.3.1967, Seite 5 und zu Anfang dieses Hörstücks entspricht in 6 Punkten nicht den Tatsachen. Erstens, es ist nicht richtig, dass mein Bobtail ein Hund sei. Richtig ist vielmehr, dass sie eine Hündin ist. Zweitens, es ist nicht richtig, dass meine Hündin die jungen Männer, die im Park Ball spielten, oder einen von ihnen gebissen habe. Richtig ist vielmehr, dass es zu keiner Beißhandlung seitens meiner Hündin gekommen ist. Drittens, es ist nicht richtig, dass ich geflohen sei. Richtig ist vielmehr, dass ich die etwas erschrockenen jungen Männer beruhigt habe mit dem Satz »Don't be afraid, she's a coward«. Viertens, es ist nicht richtig, dass ich nicht auf einen Notarzt gewartet hätte. Richtig ist vielmehr, dass es keinerlei Notwendigkeit für das Erscheinen eines Notarztes gegeben hat. Fünftens, es ist nicht richtig, dass eine Gruppe junger Mädchen versucht habe, mich zu stellen. Richtig ist vielmehr, dass diese Mädchen von mir nichts weiter wünschten als Autogramme, Küsse und Verabredungen. Sechstens, es ist nicht richtig, mir oder meiner Hündin eine antideutsche Haltung zu unterstellen. Richtig ist vielmehr, dass ich nicht einmal erkannt habe, dass die beiden jungen Männer deutsche Studenten waren. London, 11. Mai 2005, Paul McCartney. Anmerkung. Die Anstalt ist nach § 24 des Radio-Bremen-Gesetzes verpflichtet, formal korrekte Gegendarstellungen unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt zu verbreiten. Die Minute mit Paul McCartney. Hörspiel von Friedrich Christian Delius. Mit Hille Darjes, Ulla Evra, Verena Güntner, Ulrike Knospe, Hedi Kriegeskotte, Astrid Meyerfeld, Brigitte Peterreit, Brigitte Röttgers, Gabriela Maria Schmeide, Angela Schmidt, Susanne Schrader, Wolf Anjol, Ulrich von Bock, Martin Engler, Hans-Peter Halbachs, Lutz Herkenrath, Peter Kämpfe, Ralf Knapp, Wolfgang Krasnitzer, Günter Kütemeier, Dietmar Müß, Tristan W. Pütter, Michael Punt, Erik Rossbander, Bernhard Schütz und Wolf-Dietrich Sprenger. Komposition Michael Riesler. Euphonium und Gitarren Uli Sobotta. Klarinetten Michael Riesler. Ton und Technik Claudia Jira und Klaus Schumann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Uhaus. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2006. Redaktion Holger Rink.